Hippolytus oder Phädra von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Aphrodite, Hippolytus, Theseus, Phädra, Phädras Amme, Artemis, Boten, Sklaven und Sklavinnen, der Chor, Weiber von Trözen. Die Szene ist in der Stadt Trözen, vor dem Palaste des Königs Pittheus. Aphrodite, verherrlicht bei den Menschen und nicht namenlos bin ich, die Göttin Kypris droben im Olymp, so viel von Pontus Grenzen zum Atlantermeer, der Völker wohnen und das Licht der Sonne schauen, wer meine Macht verehret, den erheb ich hoch und stürze, die mir trotzen, in den Staub dahin, denn also ist auch göttlichen Geschlechtes Art, Verehrung bei den Sterblichen erfreut es. Was ich geredet, werd ich stracks bekräftigen, denn Theseus und der Amazonenfürstin Sohn Hippolytus, den Pittheus hier, sein frommer Ahn erzog, von allen Bürgern der Trozener Stadt, nennt er allein die schlimmste der Göttinnen mich, entsagt dem Ehbund, kostet nicht der Liebe Glück. Apollons Schwester aber, Zeus Kind, Artemis, verehrt er als die größte der Unsterblichen und in dem Bergwald immer der Jungfräulichen gesellt, vertrauter als ein Mensch es wagen soll, fällt er mit schnellen Doggen rings des Landes wild. Darob nun zornt ich nimmer, denn was sollt ich das? Nur, was an mir Hippolytus verschuldet hat, dafür bereitet dieser Tag ihm Züchtigung. Viel tat ich längst drum, großer Mühe braucht es nicht, denn als von Pittheus Heimat eines Tags er kam zur Schau und Feier heiliger Mysterien ins Land Pandios, da entbrannt ihn schauend Flux Phädras, der edlen Gattin seines Vaters, Herz in Liebessehnsucht. Also hat ich's ihr verhängt, und eh sie kam in dieses Land Trözenia, erbaute sie auf Pallas Felsen, der herab in diese Fluren schauet, einen Tempel mir, des fernen Lieblings, Hippolyt, stets eingedenk, des Namen dieses Heiligtum einst tragen wird. Seit aber Theseus flohe, das Athenerland zu sühnen, das vergoßne Palantidenblut und mit der Gattin segelnd gegen Trözenia freiwillige Verbannung auf ein Jahr erkor, seit jenem Tage seufzend und das Herz empört von Liebesstacheln schmachtet die Unglückliche dumpf schweigend, denn kein Hausgenosse weiß ihr Leid, doch nicht soll also endigen, was ich begann. Theseus soll alles wissen, es währt offenbar, und den verhaßten Jüngling soll sein Vater selbst durch seine Flüch hinmorden, weil des Ozeans Beherrscher Poseidaon ihm verliehen hat, nicht unerhört drei Wünsche zu dem Gott zu flehen. Berühmt ist Phädra, aber fallen muß sie doch, denn also kümmern darf mich nicht ihr Untergang, daß ich die Widersacher drum nicht züchtige, mit einer Strafe, welche meinem Zorn genügt. Jedoch entfernen will ich mich von diesem Ort, denn siehe, Theseus Sprößling nahet dort heran, Hippolytus, der seiner Jagd Arbeit vollbracht, gedränget, folgt der Dienerschar ihm und erhebt in lauten Lobgesängen Göttin Artemis. Er weiß nicht, dass ihm offen steht des Todes Tor und dass er dieses Sonnenlicht zuletzt erblickt. Hippolytus mit seinem Jagdgefolge tritt auf. Folgt ihr mit Gesange mir, folgt und singt, Zeus, göttliches Kind, Artemis, Artemis, unsere Beschützerin. Chor der Jäger, holdeste, heiligste du, der Zeus entsprossenen Jungfrau, o sei gegrüßt, Latos und des Kronitenkind, schönste weit in der Mädchenzahl, welch im großen Olympos hohe Vaterhallen des Zeus goldumschimmerten Sitz bewohnen. Hippolytus, empfahr den Kranz, o Göttin, den ich dir zum Schmuck darbring. Ich wand ihn in der unentweihten Au, wohin der Hirt die Herde nie zur Weide führt, noch je ein Eisen nahet in der Frühlingsau, die unentheiligt und von Bienen nur durchschwärmt, Unschuld bewohnt und netzet mit der Quellentau. Wer nichts der Lehre danket, nein, von der Natur Weisheit empfing, zu allen Werken, der allein darf diese Blumen brechen, doch der Frevler nicht, so nimm, geliebte Herrscherin, des Goldgelocks Umkränzung aus der frommen Hand des Jünglinges, dem du von allen Sterblichen allein gewährst, dir nahe stets zu wandeln und anredend oft auch dich zu hören, denn dein Auge sieht er nicht. Lenk an das Ziel mein Leben, wie es mir begann. Er bekränzt eine Bildsäule der Artemis vor Peteus Palaste. Ein alter Sklave, o Herr, den ich vor allen nächst den himmlischen verehre, folgst du einem guten Rate wohl? Hippolytus, gewiß, ich würd unweise sonst erscheinen, Freund. Der Sklave, weißt du denn also aller sterblichen Gebrauch? Hippolytus, ich weiß nicht, welche Sitte du erwähnen willst. Der Sklave, die, dass man Hoffart hasset und Unfreundlichkeit. Hippolytus, und zwar mit Recht, denn lästig ist ein stolzer Sinn. Der Sklave, hat ihre Anmut also die Leutseligkeit? Hippolytus, gewiß, und Vorteil bringet sie für kleine Mühe. Der Sklave, meinst du, dass auch die Götter so gesonnen sind? Hippolytus, wenn anders Menschen göttliches Gesetz regiert. Der Sklave, was rufst denn du nicht einen heiligen Dämon an? Hippolytus, welch einen Dämon, rede kein gewagtes Wort. Der Sklave, auf eine Statue der Kypris vor Peteus Palaste zeigend, die Aphroditen, die vor deinen Toren steht. Hippolytus, unkundig ihrer Gaben grüß ich sie von fern. Der Sklave, doch ist ihr Name ehrwürdig allen Sterblichen. Hippolytus, man liebt nicht alle Götter oder Menschen gleich. Der Sklave, glückseliger Jüngling wäre, wie er soll, dein Sinn. Hippolytus, kein Gott gewinnt mich, welcher nachts gefeiert wird. Der Sklave, der himmlischen Geschenke soll man nicht verschmähen. Hippolytus, zu dem Gefolge. Auf ihr Gefährten gehet in das Haus zum Mahl, erfreulich ist ja nach vollbrachtem Jagdgeschäft die volle Tafel. Auch die Ross erfrischet mir, damit ich an den Wagen bald sichern mag und müde tummeln durch das Feld die Sträubenden. Zu dem alten Sklaven. Freund, deiner Aphrodite wünsch ich alles Heil. Ab mit dem Gefolge. Der Sklave. Ich aber, denn der Jugend ahm ich nimmer nach und ihrem Hochsinn, wie es einem Sklaven ziemt, verehr ich betend dieses dein geweihtes Bild, o Herrin Aphrodite, sieh es gnädig an, wenn einer, welchem Jugend trotz die Seele schwellt, Torheiten schwatzet, achte solcher Worte nicht, denn weiser müssen Götter sein als Sterbliche. Der Chor. Erste Strophe. An dem Gestade des Meers steht, wie man erzählet, ein Fels, der ausströmet in die Urnen von dem Geklippe Quellflut. Dort netzt ein Mädchen jüngst purpurne Feiergewande mit hellem Tau und auf der Felshöhe besonnten Rücken, die Teppich ausbreitend, hat zuerst sie mir Kunde gebracht, das Kind Minos. Gegenstrophe. Niedergebeugt von der Krankheit Schmerz im verborgnen Gemach, haareinsam und ins Gewand verhülle sie blondes Haupthaar. Schon diesen dritten Tag führte zum Göttermund, hört ich die Königin nimmer den keuschen Leib stärkend, Damatos Frucht und stummen Grams, sehnet sie nur sich hin zum unglücklichen Todesziel, allstets. Zweite Strophe. Dich ergriff, Weib, göttliche Wut, welche dir Pan, dir Hekate schickt, oder die heil'gen Kureten, Berekyntias, die Berghöhen umrast. Du hast der gewillt umschwärmten Diktyna besinnungslos, nicht heil'ge Fladen in den Tempel gebracht. Traun, sehen hinüber und fern ans Land, schreitet sie unversehrt durch des wogenden Meers Salzflut. Gegenstrophe. Den Gemahl, der Erechtheus Volk führt, den Hohen, hat auch vielleicht im Palaste der Jungfrauen ein, unbewusst dir, zur Liebe verlockt, oder ist ein Schiffer gekommen aus Kretas Inselgebiet zu dem Hafen Trözens, den der Schiffende liebt, Botschaft dir, o Fürstin bringend, daß nun befangen von Gram dein Herz suchet die Einsamkeit. Schlussgesang. Den missgearteten Weibersinn auch pflegt unselige Wut der Verzweiflung zu überfallen und wahnsinniger Schmerzengefühl. Mir selbst durchhaucht oft die Brust der feindselge Hauch, doch sie, der gebärenden Schutz, die des Bogens kundige, rief ich, und hochverehret wallt sie stets mir im Götterkreise. Phädra, auf ihre Amme gelehnt, tritt aus dem Palast. Doch die Greisin, die einst sie erzog, führet sie aus dem kranken Gemach vor das Palasttor. Stets düsterer wölkt sich die Augbrau ihr. Es verlangt mein Geist zu erkunden, warum so erblaßt herwankt und so angstvoll, Königin Phädra. Phädra, ihre Amme, der Chor, die Amme. O, wie leidet der Mensch, traurige Krankheit, zu Phädra. Was soll ich dir tun, was nicht dir tun? Hier strahlt ja das Licht und des Himmels Blau, und aus dem Palast hab ich dir dein Ruhbett, siehe, gesandt. Denn hinaus, nur hinaus, war stets dein Wort. Bald wirst du zurückeilen in das Gemach, denn du änderst rasch. Nichts freuet dich, und es genüge dir nicht, was du hast. Lieber ist Abwesendes dir. Phädra lässt sich auf das Ruhbett nieder. Die Amme beiseite. Besser noch krank sein, als bei Siechen zu sein. Jenes ist einfach, dies aber vereint Unruhe der Seel und unsägliche Mühn. Doch alles, ja, ist Trübsal auf der Erd, und wir ruhen nicht aus von den Leiden. Was süßer denn dies Leben ist, das birgt umwölkende Nacht vor der sterblichen Blick. Wir lieben nur dies mit so heißer Begier, weil hier auf der Erd uns dieses erstrahlt und das andere nie einer erkundete, was die Erde verbirgt, denn nur irrige Fabel erscholl uns. Phädra, richtet mich auf, hebt mein Haupt doch empor, wie zerrissen ist Nerv und Sehne mir, reicht, schönarmige Frauen, mir die Hände, verhaßt ist das Stirnband auch, auf die Schultern entwall itzt frei das Gelock. Die Amme, frisch auf, mein Kind, und verdrießlich wirft nicht also den Leib. Leichter erträgst du die Krankheit, wenn in Ruh und mit wackerem Sinn, wie's ziemt, du sie trägst. Mühsal ist der Sterblichen los hier. Phädra, ach, ach, dass ich schöpfen doch möcht aus lauterer Flut, tauenden Bergwells zum erfrischenden Trank, daß ich unter Pappeln auf blumiger Au mich dahin lagerte und vergäße der Qual. Die Amme, was redest du, Kind? Vor anderen Frauen dürfen dir niemals so rasende Reden entfallen. Phädra, führet mich ins Gebirg, in den Wald will ich gehen, wo die Tanne sich hebt und gewillt mordende Hund irren umher, auf gefleckete Hirsch hinstürmend, wie gern bei den Göttern rief ich den Doggen nicht zu, und am blonden Gelock hielt ich den Jagdspieß des Thessaliervolks, schleuderte aus der Hand das besperrte Geschoss. Die Amme, wie erfüllt Sehnsucht gleich dieser dein Herz? Was kümmern dich, Kind, die Geschäfte der Jagd? Und zum rieselnden Bergquell sehnest du dich? Sieh, dort springet ja an den Zinnen der Burg unversieglich ein Bach dir zum kühlenden Trank. Phädra, o des mehrlichen Sees Schützerin Artemis, und der Rennbahnen von Rosshufen gestampft, daß in deine Gebiet ich entrückt wär itzt, bändigend der henetischen Renner Gewalt. Die Amme, welch töricht Wort ist dir wieder entwischt, bald, Jägerin, willst im Gebirge das Wild du bekämpfen, und bald in der flutlosen Rennbahn Sand wiederum auf dem Rosse dich sehn. Wohl ein großer Prophet ist der, welcher mir nennen mag den Gott, der dich so aufreizt und den Sinn dir verwirret, o Tochter. Phädra, o ich Unglückliche, was hab ich getan, wie verirrt ich in Wahn schmählicher Torheit, ja, ich raste, der Zorn himmlischer faßte mich, o ich elende Weh. Amme, verhülle du wiederum mein Haupt, ich erröte vor dem, was ich hier aussprach, birg mich, es ist feucht von Tränen das Aug, und zur Erde voll Scham sinket der Blick mir. Zwar kehret der Schmerz mit der Besinnung, doch Rasen ist gleich unselig. Beglückt, wer erliegt, sein selber vergessend. die Amme. Ich verhülle dich, wann deckt aber der Tod einst dieses Gebein? Auf sich deutend. Die Sklavinnen führen Phädra zu ihrem Ruhebett im Hintergrunde der Bühne. Lang lebt ich, und viel hat die Zeit mich gelehrt, in gemäßigter Huld, nur sei allstets mit dem Menschen der Mensch auf Erden vereint, nicht Liebe, die Mark und Leben verzehrt, leicht lösbares Band der Gemüter ist Not, das erschlaffen du magst oder es anziehen, wenn um zwei trauern, muß ein Geist fürwahr, die Bürd ist zu schwer, wie ich itzt um sie abängste mein Herz, unveränderlich Ziel, dem der Mensch zustrebt, täuscht öfter ihn, sagt man, denn es erfreut, der Gesundheit blüht, auch welket dahin, drum nicht das zu viel lob ich, es geh uns nichts über das Maß, wie die weisesten Menschen gelehret. Der Chor. O Greisin, du getreue Stütze, Königin Phädras, wir sehen ihr jammervolles Leiden wohl, doch keine von uns allen weiß, woran sie siecht. Dies möchten wir erforschen und vernehmen's gern. Die Amme. Ich fragt umsonst oft, nimmer sagt sie, was es sei. Der Chor. Hast du den Anfang dieser Qualen nicht bemerkt? Die Amme. So ist es hier auch, alles dies verschweigt sie mir. Der Chor. Wie schwach sie ist, wie nervenlos hängt jedes Glied. Die Amme. Kein Wunder, schon den dritten Tag genäust sie nichts. Der Chor. Ein Strafgeschick wohl, oder sucht sie so den Tod? Die Amme. Den Tod, durch Hunger strebt sie an des Lebens Ziel. Der Chor. Wie sonderbar, dass solches ihr Gemahl erträgt. Die Amme. Sie birgt auch dem ihr Übel, spricht, sie kranke nicht. Der Chor. Und wenn er ihr ins Auge blickt, bemerkt er's nicht? Die Amme. Abwesend ist er itzo von Trycenia. Der Chor. Du aber, hast du nicht das Äußerste versucht, ihr Übel zu erforschen und die Raserei? Die Amme. Alles ist getan und alles hat mir nicht gefrommt, doch bleibt hinfort mein Eifer stets unwandelbar. Ihr selber mögt es auch bezeugen, ob mein Herz unfühlend blieb beim Leiden der Gebieterin. Sie wendet sich zu Phädra. Auf, liebes Kind, was vorher hier geredet ward, lass beid uns nun vergessen. Du sei ruhiger und helle den umwölkten Blick und deinen Sinn. Ich aber, sagt ich etwas, das dir lästig war, so widerruf ich's, und du hörst es nie forthin. Ist's ein geheimes Übel, das dich also quält, so bieten ihre Hülfe diese Frauen dir an, auf den Chor deutend. Doch ist's ein Unfall, den du Männer nennen magst, vertraue dann dem Arzte dich und sei getrost. Nun, schweigst du immer? Schweigen musst du nicht, mein Kind. Entweder tadel es, wenn ich etwas irrig sprach, oder ist es wohl geredet, nun, so stimme bei. O, sprich doch, blicke mich nur an, ich armes Weib, ihr seht es, Frauen, vergeblich ist all mein Bemühen, ich bin so weit als vorher, denn mein Reden hat damals sie nicht erweichet, und noch hört sie nicht. So wisse denn, und würdest du drum wütender denn Meereswogen, stirbst du, dann verrätst du selbst dein eigen Blut und raubest ihm das Vaterreich, Die roßgeübte Amazonenkönigin hat einen Bastard, stolz wie echte Söhn, alsdann den deinigen zum Herrn geboren, den du kennst, Hippolytus. Phädra. Ach, die Amme, also hat dich dies bewegt? Phädra. Du tötest mich, Unselge, bei den Himmlischen, von diesem Mann nur, ich beschwöre dich, kein Wort. Die Amme. Siehst du, du bist verständig, und doch willst du nicht dein Leben retten und den Kindern nützlich sein. Phädra. Die Kinder sind mir teuer, mich drückt anderes Leid. Die Amme. Von Blute rein sind deine Hände doch, o Kind. Phädra. Rein sind die Hände, doch befleckt ist mein Gemüt. Die Amme. Hat schwere Sühn ein Feind vielleicht auf dich gebracht? Phädra. Ein Freund verdarb mich, Ahnungslose, ahnungslos. Die Amme. Theseus, kann er's sein, welcher das an dir verbrach? Phädra. Schein ich an ihm, nur keinen Frevel zu begehen. Die Amme. Welch großes Übel ist es, das den Tod erheischt? Phädra. Lass mich nur fehlen, fehl ich doch nicht wieder dich. Sie zückt einen Dolch. Die Amme. Sie zurückhaltend. Freiwillig trauen nicht, kann ich nur dir widerstehen. Phädra. Was tust du? Warum hältst du meine Hand zurück? Die Amme. Auch deine Knien, Phädra, lass ich nimmermehr. Phädra. Weh dir, Unselige, solltest du es hören, weh. Die Amme. Was ist mir schrecklicher, als von dir getrennt zu sein? Du sterben. Phädra. Ruhmvoll wäre mir, was ich beschloss. Die Amme. Ist's rühmlich? Was verhehlst du es? Ich flehe dir. Phädra. Denn Gutes aus dem Bösen geht mir dann hervor. Die Amme. So wird es, sagst du's, desto ehrenvoller sein. Phädra. Hinweg bei allen Göttern, lass meine Hand. Die Amme. Nie, wenn du dies mir nicht gewährst, du musst es, Kind. Phädra. Ich werd es dir gewähren, denn ich ehre dich. Die Amme. So will ich schweigen, denn zu reden ist an dir. Phädra. O Mutter, Unglückselge, wie hast du geliebt? Die Amme. Da sie den Stier liebt, oder warum sagst du dies? Phädra. Und du, unselige Schwester, Bromios Gemahl. Die Amme. Kind, was bewegt dich? Warum fluchst du deinem Stamm? Phädra. Die dritte Unglückselge, fahr auch ich dahin. Die Amme. Du machst mein Herz erbeben, wo will das hinaus? Phädra. Von dort her stammt schon nicht von neulich dies mein Leid. Die Amme. Noch weiß ich um nichts besser, was ich hören will. Phädra. Ach, dass du mir sagen möchtest, was ich sagen muß. Die Amme. Kein Seher bin ich, der Verborgenes erkennt. Phädra. Was ist doch das, was bei den Menschen lieben heißt? Die Amme. Das Süßeste und Tochter auch das Bitterste. Phädra. Des einen kann ich Zeugin an mir selber sein. Die Amme. Was sagst du, Kind? Erlangte deine Liebe ein Mann? Phädra. Wie wird er doch genennet, der Amazone Sohn? Die Amme. Hippolytus ist es? Phädra. Du hast dies gesagt, nicht ich. Die Amme. Weh mir, was hör dich, Tochter, dies Wort tötet mich, ihr Frauen, es ist unduldbar, lebend mag ich's nicht bestehn. Verhaßter Tag, verhaßtes Sonnenlicht, wirf ab den Körper, flieh Geist, ich tausch um Tod das Leben, fahrt, Freundinnen, wohl, ich bin nicht mehr, denn selbst die Weisen, ob auch widerstrebend, doch lieben sie das Böse. Göttin nicht ist die, die das vermochte, nein, erhabner als die Götter ist Kypris, die diese, mich und Theseus Haus verdarb. Eine aus dem Chor zu den übrigen. Strophe. Hörtest, ach, hörtest du's? Ihr unduldbares Geschick tat Sekund die Unglückliche, sich zu der Amme wendend, dass ich stirb, ehe sie, die du liebst, also dir in Wahnsinn erliegt. O weh, wehe mir, o Unselige, wie leidest du? Ach, der Menschen Säugam ist Not. Zu Phädra. Verloren bist du, Schrecken brachtest du ans Licht. Welch endlosen Gram weckt dir jeder Tag? Vollbracht wird in dem Haus irgendein grauses Werk. Nicht dunkel ist's mehr, wem das Schicksal Liebesglück neidet. O weh dir, unglückliche Kreterin! Phädra. Ihr Frauen von Tryzene, die ihr dies äußerste Vorland bewohnet, von des Pelops Inselstaat, schon oft in langen Nächten sann ich ehemals, warum so unglückselig unser Leben ist, und nimmer schien nach seiner angeborenen Art der Sterbliche zu fehlen, denn Einsicht ist ja das Los so vieler. Nein, ich hab also gedacht, des Guten sind wir kundig und erkennen es, vollbringen's aber nicht, aus Trägheit einige, die, weil sie stets dem Schönen eine andere Lust vorziehen, denn zahlreich sind die Lüste sterblicher, endloses Reden, Muße, reizend übel, dann die Scham auch. Eine Scham ist gut, die andere der Häuser Unglück. Wüsste stets die rechte Zeit der Mensch, so wär ein Name beiden nicht gemein. Da ich nun so gesonnen war, da mußte mich kein Zaubertrank selbst jemals aus der rechten Bahn fortreißen in Verwirrung und Sinnlosigkeit. Jedoch vernehmet, was mein Geist hierauf versucht. Als Liebe mich verwundet, da bedacht ich, wie ich sie am schönsten trüge, und so hub ich an, sie zu verschweigen und zu bergen, solches Weh, denn treulos ist die Zunge anderer sterblichen Gedanken, weiß sie klug zu tadeln, doch darauf zeucht sie das größte Unheil auf sich selbst herab. Mein anderes Rettungsmittel war, den eitlen Trieb zu überwinden durch der Weisheit Mäßigung. Zuletzt, da dieses auch mir unvollbringlich war und Kypris Macht obsiegte, da schien mir der Tod das Beste. Niemand wird hier anderes Sinnes sein. Nun aber sei zwar all mein Gutes offenbar, doch viele Zeugen haben nicht das Schimpfliche. Mein schwaches Herz und diese Tat bringt übeln Ruhm, ich weiß es, und ich bin ein Weib, die ganze Welt wird mich verabscheuen. Die verdient unselgen Tod, die einst mit fremden Männern die gelobte Treu zuerst gebrochen. Von den Frauen aus hohem Stand kam aber dieses Übel in ihr ganz Geschlecht, denn wann den Edlen wohlgefällt das Schimpfliche, bald wird es dann unedle dünken, schön zu sein. Ich hasse auch jene, welche weis in Worten sind, doch heimlich manch unrühmliches Wagstück begehn. Wie mögen sie, o mehr geborne Herrscherin Kypris, den Blick ertragen ihres Ehgemahls, nicht bebend der mitschuld'gen Dunkelheit der Nacht noch, daß die Wend einst reden von der Freveltat mich reißt, ihr Teuren eben dies zum Tode fort, daß ich den Gatten nie entehren will und nie, die ich gebar, die Söhne. Leben frei sie mir und Freimut übend in der hochberühmten Stadt des Zekrops, ihrer Mutter wegen ungeschmäht. Denn mutlos beugt ein kühngesinnter Mann sich oft, den das Bewusstsein elterlicher Schande quält. Dies eine, sagt man, kommt des Lebens Preise gleich, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit ein Herz erfüllt. Die Bösgesinnten aber offenbart, so wie der Spiegel, den ein junges Mädchen vor sich stellt, die Zeit. O wert in ihrer Zahl ich nie gesehen. Der Chor. Ha, schön ist Weisheit überall, wo sie sich zeigt, und edlen Ruhm verleihet sie den Sterblichen. Die Amme. O Königin, jüngst hatte dieses dein Geschick das Herz mit grausem Schrecken plötzlich mir erfüllt. Nun seh ich meinen Irrtum ein, bei Sterblichen sind zweite Ratschluss öfters ja die Weiseren. Kein unerhörtes oder unheilbares Weh erfuhrst du, angedonnert von der Göttin Zorn, liebst du, was Wunder, gleich so vielen Sterblichen, und um die Liebe gäbest du dein Leben hin? Nicht mußten ihr dann jemals Liebende sich weihn, vordem und künftig, wenn sie Tod bestrafen soll. Die Lieb ist unaufhaltbar, wenn sie mächtig stürmt. Den, der ihr weicht, berühret sie mit linder Hand. Doch wo ihr jemand übermütig widersteht, den faßt sie und demütigt ihn aufs Schmählichste. Sie wandelt in den Lüften, in des Meeres Flut ist Aphrodite, und aus ihr blüht alles auf. Sie ist es, die dem Menschen auch Verlangen gab, wovon wir alle stammen auf dem Erdenrund. Die, welche Schriften lieben aus der alten Zeit und selber mit den Musen stets vereinigt sind, die wissen, daß Kronion Semelen geliebt vormals, und wissen, daß die schön erglänzende Eos zum Sitz der Götter Kephalos entführt aus Liebe. Dennoch wohnen dies in Zeus Olymp und fliehen vor den Himmelsgöttern nicht hinweg. Nein, leicht ertragen alle, mein ich dies ihr los. Du aber sträubst dich, hätte doch in anderem Volk und unter anderen Göttern dich dein Vater einst erzeuget, wenn dir unsere Sitte nicht gefällt. Wie viele Männer, glaube mir und weise, sehen absichtlich die Vergehen ihrer Weiber nicht. Wie viele Väter stehen selbst den Söhnen bei in Liebestorheit, denn es pflegt der kluge Mann vor andern zu verbergen das Unrühmliche. Nicht allzu künstlich führe man das Leben aus, fügt doch das Richtscheid nicht genau des Hauses Dach zusammen, und du hoffest, aus dem Netz, in das du fielest, unversehret deinen Fuß zu ziehen? Traun, wenn du mehr des Guten denn des Bösen hast, magst du dich glücklich preisen, denn du bist ein Mensch, drum diesen Trübsinn, liebe Tochter, leg ihn ab, leg ab den Trotz, denn anders ist es nichts als Trotz, wenn man sich stärker wünschet als der Göttermacht, wag es zu lieben, also hat's ein Gott gewollt und wende dies dein Übel klug zum Besseren. Es gibt Bezauberungen, red erweicht das Herz, wir finden noch Heilmittel, wieder dieses Weh, fürwahr. Der Mann ersenne langsam mancherlei, ging ihm der Weiber Schlauigkeit nicht oft voran. Der Chor. Phädra, was deine Freundin sagte, mag dir wohl in diesem Unfall frommen, doch schön wähltest du, ich lobe dich, mag dieses Lob verhaßter dir als ihre Red und trauriger zu hören sein. Phädra, das ist es, was beglückte Städt und Häuser stürzt der Sterblichen, die überfeine Redekunst, nein, nimmer das, was unsern Ohren wohl gefällt, was Ruhm verleihet, das zu sagen ziemet uns. Die Amme, wie schwärmst du, kümmert uns denn hier Schönrednerei? Nein, der Geliebte, schleunig forsch ich alles aus und offenbare, was dich quält dem Hippolyt, wär itzo nicht dein Leben in so drohender Gefahr, und wüßte Phädra sich zu mäßigen, dann ließ ich so weit deinem Lüsten nimmermehr den Zügel schießen, aber hier gilt's, deinen Tod nur abzuwenden, dieses kann nicht sträflich sein. Phädra, o schließe deine Lippen, grause Schwätzerin, und öffne sie so arger Rede nimmermehr. Die Amme, arg, aber deiner Schönen dennoch vorzuziehen, die Tat ist mehr wert, welche dich erretten soll, als jener Name, den du stolz im Tode suchst. Phädra, ach, bei den Göttern, Übles sprichst du, aber klug, nicht weiter geh, unüberwältiget ist noch mein Geist von Liebe, doch verschönt dein Wort die Schuld, dann stürz ich in das Elend, das ich fliehen will. Die Amme, war so dein Wille, mußtest du dich nicht vergehen, so aber folg mir, schön ist auch Nachgiebigkeit, ich habe Zaubermittel drinnen im Palast für Liebe, jetzo kam es erst mir in den Sinn, sie werden ohne Raserei und ohne Schmach dies Leid von dir entfernen, wenn du mutig bist, ein Zeichen nur bedarf es vom geliebten Mann, geheim erbeutet oder Streifen vom Gewand, das nehmend füg ich zwei in einen Liebesbund. Phädra, ist Salbe dies dein Mittel oder ist's ein Trank? Die Amme, ich weiß nicht, retten mußt du dich, nicht fragen, Kind. Phädra, ich sorge nur, du mögest mir zu weise sein. Die Amme, um alles quälest du dich auch, was fürchtest du? Phädra, dass du des Theseus Sohne mich entdecken wirst. Die Amme, lass dies, mein Kind, ich endige dir alles wohl. Beiseite, nur du, o Aphrodite, holde Herrscherin, steh mir zur Seite. Fort nun, was mein Geist gedenkt, schnell unsern Freunden im Palaste kund zu tun. Sie eilt in den Palast, Phädra wird zu ihrem Ruhbett geführt. Der Chor. Strophe. O liebes Gott, der den Augen du einhauchest Verlangen süßer Wonne, die Herzen erfüllend, die du bekriegest, nie nahe dich mir Verderben bringend, unmäßig mir nimmer, denn nicht Flammen und nicht der Stern erhabenes Geschoss gleicht jenem, das Aphroditas Sohn aus den Händen schnellt, der verderbliche Knabe. Gegenstrophe. Umsonst, umsonst an dem Alpheos, umsonst in Apollons pythischen Hallen häuft Stiermord immerdar Achaia und Eros, der sterblichen Gebieter, den Sohn Aphroditas, der zur süßesten Lust uns weihet, ihn verehrt man nicht, den Verderber, welcher in alle Schrecknisse die Sterblichen fortreißt, wenn er nahet. Zweite Strophe. Die Achalierin, die noch nimmer das Joch trug, Bräutigamlose, zuvor daheim, männerlose Jungfrau, zu endlosem Lauf ihm gesellt, Danaide sie, Bacchantin, zu Morde, zu grausem Brand und zu blutiger Hochzeit gab Alkmenas Sohne sie Aphrodita, o unseliger Ebund. Gegenstrophe. Thebas heilige Stadt und dirkaische Quelle, seid mir Zeugen, wie uns umstricket Kypris, denn mit zweigeflammetem Blitz hat sie des Zeus entsprossenen Bacchos Mutter aus der Liebelust ins Verderben gestürzet. Mächtig hauchet sie alles an und fleucht fort, einer Biene vergleichbar. Phädra aufhorchend, o schweiget, Frauen, ganz verloren bin ich nun. Der Chor. Welch neuer Unfall drinnen, o Gebieterin! Phädra, verstummt, ich horche diesen Stimmen im Palast. Der Chor. Wir schweigen, doch ein trauriger Beginn ist das. Phädra, o weh, wehe mir, o ich Unselige, welche Trübsal harret mein. Der Chor. Strophe. Was sagt dieser Ruf? Dies Aufschrein der Angst, o sprich, welche Kund empört, Königin, das Herz also dir. Phädra, ich bin verloren, tretet her an dieses Tor und höret, welch Getümmel vom Palast erschallt. Der Chor, Gegenstrophe. Du stehst nah der Pforte, dir tönt der Laut von dem Palast hieher, sag, sag aber uns, welch Unglück geschah. Phädra, der rosseliebenden Amazone Sohn, betreut furchtbar mit bitterer Schmähung meine Dienerin. Der Chor. Zweite Gegenstrophe. Das Geschrei hör ich wohl, doch ausdeuten mag ich nicht diesen Laut, der durchs Palasttor dir laut tobend naht. Phädra, laut schilder sie die schändlichste Verführerin, die des Gebieters Gattin zu verraten sind. Der Chor. Schluss. O ich Unglückliche, sie entdeckt alles ihm. Was rat ich dir nun? Verborgnes kam ans Licht, dich stürzt. Phädra, wehe, wehe mir. Der Chor. Freundesverräterei. Phädra, ja, sie verdarb mich, da sie entdeckte dies mein Leid und Linderung mir suchte, liebend, doch nicht schön. Der Chor. Wie nun, was tust du in dem rettungslosen Leid? Phädra, ich weiß nicht, doch eins rettet noch, der schnelle Tod entzeucht allein mich dem bedrängenden Geschick. Hippolytus, mit der Amme aus dem Palast kommend. Phädra, der Chor. Hippolytus, o Mutter Erd und Helios umstrahlend Licht, welch ungeheuern Frevel hat mein Ohr gehört? Die Amme, still, lieber Sohn, ehe jemand dies Geschrei vernimmt. Hippolytus. Ich kann nicht schweigen, wenn ich Gräuel hören soll. Die Amme. Bei deiner Rechten, schöner Jüngling, fleh ich dir, Hippolytus, dass deine Hand mich nicht berührt und mein Gewand. Die Amme, sein Knie umfassend, bei diesen Knien mein Verderben wolle nicht. Hippolytus, wie das, wenn, wie du sagest, du nichts Böses sprachst? Die Amme, o Kind, es werde, was ich sprach, nie offenbar. Hippolytus, das Schöne ziemt sich allen Menschen kundzutun. Die Amme, o Sohn des Eidschwurs Heiligkeit, verletze nicht. Hippolytus, die Zunge schwur, die Seele kennt nicht diesen Eid. Die Amme, Sohn, was gedenkst du? Willst du deiner Freunde Tod? Hippolytus, wert himmlische, kein Frevler ist mein Freund. Die Amme, verzeih, wir fehlen alle, Jüngling, weil wir Menschen sind. Hippolytus, o Zeus, verfälschet hast du einst der Menschen Glück, da du die Frauen brachtest an das Sonnenlicht. Wenn du erhalten wolltest menschliches Geschlecht, so mußt es nicht sein Leben Weibern schuldig sein. In deine Tempel mußten dir die sterblichen Erz oder Eisen weihen oder schweres Gold und dafür Kinder aus des Gottes Hand empfahen, nach seinen Schätzen jeder, daß im Vaterhaus er frei hinfort lebt, ohne dies Geschlecht der Frauen, denn daß das Weib ein großes Unglück sei, ist klar. Der Vater, welcher es erzeugt und auferzog, gibt reichen Brautschatz, um der Plage los zu sein. Der Jüngling zwar, der solchen Unhold zu sich nimmt, frohlockt und schmücket köstlich die unselige Abgöttin mit stets ändernder Gewandepracht, der Arme, der sein reiches Haus also verarmt, auch zwingt ihn scheu vor seiner schönen Vetterschaft mit froher Miene zu behalten solche Pein. Ist aber fromm die Gattin und der Schwäher schlimm, dann wird das Gute von dem Unheil unterdrückt. Glückselig, wem nur unnütz, weiter nichts, das Weib voll träger Einfalt, träumend in dem Hause sitzt. Die Klugen haß ich, nimmer dünke sich daheim, mir eine weiser, als es ihr Geschlecht erlaubt, denn Hinterlist gibt öfters diesen Witzigen die Liebesgöttin, aber Ungebildete bewahret vor der Torheit ihr beschränkter Sinn. Kein Sklavenweib auch müßte drinnen zu den Frauen, nein, stumme Tiere müssten stets bei ihnen sein, daß keiner wäre, welchen sie anredeten und dessen Antwort sie vernähmen wiederum. Nun aber sinnen Böses böse Weiber aus daheim und drauf verbreitet es die Dienerin. So kamst auch du und mahntest mich, verruchtes Haupt, zu schänden des Erzeugers unentweihtes Bett. Des soll sogleich des Wassers Flut mich reinigen, weil dies mein Ohr vernommen. Nie verführst du mich, denn nur dich hörend halt ich mich entheiliget. Wiss aber, Weib, dich rettet meine Frömmigkeit, unüberrascht von Eiden zu den himmlischen, nichts hielte mich, dem Vater alles kund zu tun. Nun meid ich unsere Wohnung, bis zu dieser Stadt Theseus zurückkehrt, und ich will verschwiegen sein. Doch kehr ich mit dem Vater heim, dann werd ich schauen, wie du ihn anblickst, Weib, und deine Herrin. traun, ich erprobte deine Zügellosigkeit, weh euch, es sättigt nimmer sich mein Weiberhaß, ob man auch höhne, dass ich stets so eifere, stets ist ja auch des Weibes Streben frevelhaft. Es lehre jemand weise Mäßigung die Frauen, oder er vergönn es, immer sie zu züchtigen. Er eilt fort. Die Amme, halb beiseite, Gegenstrophe. Armes, unglückliches Frauengeschlecht, was frommt nun all meine Kunst, all mein Reden was, doch blieb ungelöset der Knoten mir. Phädra, mich ergriff meine Straf, o Erdkreis und Licht, wie entfliehen nun solchem Weh, wie sie bergen ihr Frauen die Schmach, wer rettet von den Göttern, wer der Sterblichen naht hülfreich mir und schirmet die Freveltat? Nein, was mir itzt genahe, das Missgeschick, undurchdringbar ringt es mein Leben ein. Ach, ich bin aller Frauen Unglückseligste. Der Chor. Es ist geschehn, nicht heilsam war, o Königin, die List der Alten, dieser Ausgang ist verhaßt. Phädra zu der Alten, o du Verruchte, deiner Freund Unglück, wie hast du mir getan? Zeus tilge mein Ahnherr, hinweg dich von der Erd Antlitze mit des Wetters Strahl, sagt ich's zuvor nicht, ahndet ich nicht deinen Sinn? Verbergen hieß ich, was mich elend nun gemacht, du aber bliebst halsstarrig, so ist edler Tod denn nicht mein Los, und neues Rats bedarf es jetzt, denn er, von Zorn entbrannte sein Gemüt zu sehr, er wird dem Vater deine Schuld verkündigen, verkündigen dem Greise Peteus mein Geschick, bitterer Schmähung füllet er die ganze Welt, weh über dich, und wer die unwillkommene Last unedler Wohltat Freunden je aufbürdete. Die Amme. Herrin, du magst wohl tadeln jetzt mein gutes Werk, denn was dein Herz nagt, überwältigt die Vernunft, doch sagt auch ich wohl etwas, wenn es dir gefällt. Ich zog dich auf und liebe dich, für deinen Schmerz ein Mittel suchend fand ich, was ich nicht gewollt. Gelang das Wagstück, wär ich eine weise Frau, denn nach dem Ausgang heißt dein Werk bös oder gut. Phädra, mag dies wohl edel und mir wohlgefällig sein, daß die, die mich verwundet, nun Wortstreit beginnt? Die Amme, ich bin geschwätzig, wiederum vergaß ich mich, doch selber nun ist Rettung noch zu hoffen, Kind. Phädra, lass ab zu reden, Gutes mir geraten hast du auch zuvor nicht, und mein Unglück wurdest du, hinweg aus meinen Augen, und nun sorg allein für dich, denn mein Werk denk ich schön zu endigen. Die Alte entfernt sich. Zu dem Chor. Ihr aber, edle Töchter von Trycenia, nur eines, was ich bitten will, gewähret mir, verhüllt in Schweigen alles, was ihr hier vernahmt. Der Chor. Wir schwören bei Zeus hehrer Tochter Artemis, keins deiner Leiden bringen wir je an das Licht. Phädra, ein wackres Wort, nun dieses ein ich abgewandt, erwacht mir Hoffnung wieder in der Traurigkeit, Hoffnung, dass Ruhm einst meine Söhne umkränzen wird und dass ich diesem Elend nicht erliegen soll, denn nun entehr ich nimmer Kretas Fürstenstamm, und sehe Theseus Angesicht mit Schande nie, nur um ein einzig Leben zu erretten. Der Chor. Doch welches unheilbare Weh beschlossest du? Phädra. Den Tod, nur welchen, darauf sinnt noch mein Gemüt. Der Chor. O hoffe Besseres. Phädra. Mahnet ihr zum Guten an und lasst mich Aphroditen, die Verderberin, durch meinen Tod, eh dieses Tages Licht verlosch, erfreuen. Lasst abbüßen bittre Liebesschuld und Rache üben, denn auch seinen Untergang bereit ich, dass er nimmer auf mein Missgeschick hochmütig niederschaue. Nein, mein trauriges Los teilend, Weisheit, lernen mög und Mäßigung. Der Chor. Strophe. Dass ich zu luftigen Berghöhen entschwebte und mit einem Flügel leibe, mich bekleidet ein Gott. In der beschwingten Herd eilt am Meeresgewog ich hin, adriatischer Ufer, und zur Flut des Eridanos, wo in purpurnen Strom des Sonnengotts unglückselige Tochter, o Phaeton, dich betrauernd, den Verlorenen goldglänzende Tränen weint. Gegenstrophe. Zu der hesperischen, holdsingenden Jungfrauenstrand, goldner Äpfelreich, flög ich, wo er, der beherrscht, purpurner Meere Flut, schiffern, nimmer den Weg vergönnt, zu der heiligen Grenze, wo den Himmel der Atlas trägt, wo ambrosische Bäche erströmen. Zeus gründete dort sich die Wohnung und segenschwanger ein göttlich Land, himmlischen mehrt die Glückseligkeit. Zweite Strophe. Weiß geflügeltes, kretisches Schiff, was hast du über des Meeres errauschende Salzflut, die Gebieterin einst geführt aus dem edlen Vaterhause zu dem unheilvollsten Brautfest? Trauer bedeuteten ihr, sei's beide Lande, sei es Kreta, da dem schönen Athen sie zuflog, da munyischen Ufern sie anfesselten, das schön geflochtene Tau, und aufs Festland die Männer traten. Gegenstrophe. Darum brach unheilige Lieb, eingehauchet von Aphrodita, das krankende Herz ihr, von den nagenden Kümmernissen überwältigt wird sie. An des Brautgemaches Wand einst festen das tödliche Seil, dem weißen Hals es umzuschlingen, grauses Götterverhängnis scheuend, wählt sie schönen Nachruhm für Unlöbliches, aus ihrer Brust verbannend die hilflosen Liebesschmerzen. Ein Sklave aus dem Palast eilend, auf, herbei, zu Hülfe alle, die dem Palaste nahe sind, des Theseus königlich Gemahl, gab sich den Tod. Der Chor. Ach, es ist geschehen, unsere Fürstin ist nicht mehr. Der Sklave. Ihr eilt nicht, bringt nicht einer ein zweischneidig Schwert und trennt das Todesband um ihren Nacken? Der Halbchor. Freundinnen, was beginnen wir? Wollt in das Haus ihr dringen und erretten die Gebieterin? Der andere Halbchor. Wie, sind der jungen Dienerinnen nicht genug, um Fremdes sich beeifern, stürzet in Gefahr. Ein Sklave im Palast. Hebt auf und hierhin leget die Unglückliche, wie übel ward bewahret meines Königs Haus. Der Chor. Sie ist dahin, nichts rettet die Unselige, ich hör es, einem Toten gleich streckt man sie hin.